Maceo Parker gemeinsam mit der WDR Big Band Do Your Thing hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Mittwochabend, wir schauen auf die Filme, die morgen starten. Zwei hat meine Kollegin Anke Lewiger ausgesucht. Schönen guten Abend. Guten Abend. Anke. Der erste Film, über den wir reden, das war der große Erfolg des letzten Festivals in Cannes. Die Goldene Palme für Michael Haneke und seinen neuen Film mit dem schlichten Titel Liebe oder Amour im französischen Original. Schon damals viel gelobt von den Kritikern, dieser Nachfolger vom furiosen weißen Band. Jetzt die Geschichte eines älteren Paares. Sie erleidet einen Schlaganfall, er kümmert sich um sie. Was für eine Art der Liebe verbindet die beiden? Naja, es ist eine große Liebe. Es ist die Liebe eines Lebens. Und das spürt man schon direkt in der ersten Szene. Und zwar machen sie sich fertig. Sie gehen in ein Konzert und sie schminkt sich die Lippen. Und er schaut sie an und sagt, du bist schön. Und in dem Moment spürt man, das hat er schon vor 20, vor 30, 40 Jahren gesagt. Und diese Liebe ist einfach in jeder Szene und in jeder Einstellung mit drin. Und das ist vielleicht dann das Neue bei Michael Haneke. Sonst geht er ja immer auch als der Marionettenmeister, als der kalte Sezierer, der so menschliches Verhalten wie unter dem Mikroskop sich anschaut. Aber hier vor dieser Liebe, die hat so ein großes Eigenleben. Da hat dieser Marionettenmeister einfach die Fäden gekappt und schaut sich dann an, was da in dieser Wohnung passiert nach dieser Krankheit. Und es geht eben dann darum, was man einer Liebe zumuten kann. Also was passiert, wenn auf einmal den Menschen, den man 50 Jahre geliebt hat, der verändert sich auf einmal durch die Krankheit, der ist nicht mehr derselbe. Und wie lässt man diesen Menschen in Würde sterben? Darum geht es. Und wie lange kann eben George seine Frau im Leben noch behalten und ihr gleichzeitig die Würde lassen? Das wird alles in diesem sehr berührenden Kammerspiel einfach erzählt. Aber es ist trotzdem einfach ein großer Liebesfilm, auch wenn es um Sterben geht, weil in jeder Ritze, in jedem Buch ist einfach diese große Liebe einfach immer präsent. Und die beiden, Jean-Louis Trintignant, den man ja lange nicht mehr im Kino gesehen hat, und Emmanuel Riva, wie spielen die miteinander? Ja, es ist einfach ganz toll, weil wie immer hat er sehr präzise Bilder, Michael Haneke, und dieses Mal gibt er die Bühne frei und Jean-Louis Trintignant hatte selbst einen Schlaganfall. Also er weiß, um was es da geht, und ich meine, das sind beides ältere Menschen, also sie wissen auch, was sie da spielen. Insofern kann man nicht sagen, das ist nur reine Fiktion, sondern sie sind dem Tod, dem Sterben auch nahe, und das spürt man einfach. Und es ist einfach so interessant, wie Haneke sich neu erfindet und trotzdem treu bleibt. Also er bleibt ja auch in dieser bürgerlichen Welt und er kennt sich da natürlich auch bestens aus, also die bürgerliche Welt, wo es immer in seinen Filmen drum geht. Und hier spürt man einfach, dass die Kultur und die Bildung, die diese Leute haben, letztlich, wenn man krank ist, dem Sterben nahe, kann die Kultur einem auch nicht mehr Trost geben. Man ist alleine. Und insofern bleibt er sich dann doch auch in seinem großen Thema immer wieder treu in diesem Film. Eine große Empfehlung. Michael Hanekes Liebe ab morgen in den deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, handelt von Menschen, die wirtschaftlichem Wachstum weichen müssen. Nämlich das kleine flämische Dorf Döhl muss Platz machen für den Ausbau des Hafens von Antwerpen. Der Engel von Döhl, eine Dokumentation von Tom Fassert. Was genau zeigt er? Ja, über 6 Jahre lang ist der Regisseur immer wieder dorthin gefahren, hat sich die Veränderungen angeschaut. Und es geht eben um so eine Handvoll älterer Menschen, die sich sagen, wir bleiben einfach hier, wir lassen uns nicht mehr umsetzen. Und da habe ich das Gefühl, da gibt es auch so eine Parallele zu Michael Hanekes Film, weil immer wieder sitzt man mit diesen alten Frauen am Tisch, die pulen so ihre Krabben und man weiß, das haben sie vor 30, vor 40 Jahren haben die das auch gemacht. Da haben womöglich noch ihre Männer gelebt, da waren die Kinder noch nicht auf dem Haus. Also die Vergangenheit ist auch hier in jedem Bild mit drin. Und man weiß einfach, wenn die jetzt eben aus diesen Wohnungen, aus diesen Häusern raus müssen, dann geht auch eine Vergangenheit weg. Dann ist auch ihre Lebensgeschichte weg. Und das wollen sie einfach nicht. Sie wollen ihre Zukunft weiter mitbestimmen und da bleiben, wo sie immer waren. Und wie genau erzählt er, welche Perspektive nimmt er ein? Ja, eigentlich die eines Beobachters. Also man hat das Gefühl, man sitzt wirklich mit denen am Tisch. Und ich finde diesen Film, der ist schwarz-weiß gehalten. Dadurch hat er was Stilisiertes, vielleicht auch was Unwirkliches, aber gleichzeitig sind es auch wieder ganz tolle Bildkompositionen. Also dann wird ein Haus abgerissen, dann sieht man eben von oben auf dieses Dorf und man sieht auf einmal, die Lücke ist auch gleichzeitig eine Wunde. Und wenn dann die alten Frauen da vorbeigehen, wissen die eben auch, ah, hier haben mal meine Nachbarn gewohnt. Also die verbinden damit eine Geschichte, die jetzt schon weggegangen ist. Und dann gibt es eben so ein ganz tolles Bild. Man sieht so im Nebel im Hintergrund so ein Frachtschiff auftauchen und davor sieht man dann diese alten Damen. haben und man weiß, die werden einfach weiter trotzen, die werden einfach weiter kämpfen. Zwei eindeutige Empfehlungen, also Der Engel von Döhl, ein Dokumentarfilm von Tom Fessert und der neue Film von Michael Haneke, Liebe. Die Filme der Woche vorgestellt hier bei Fazit von Anke Lewicke. Herzlichen Dank. Das Freedom Theater in Jenin im Westjordanland versucht verzweifelt eine Theaterszene in den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten, aber weder die israelischen Behörden noch und vielleicht auch noch weniger die palästinensische Autonomiebehörde machen es ihnen leicht, den Machern um Zakaria Zubeidi, den Mitbegründer des Theaters. Er wurde in ein palästinensisches Gefängnis gesperrt, ohne Anklage, ohne Tatvorwurf. Sein Mitstreiter Julian oder Giulio Meir Chamis wurde im letzten Jahr auf offener Straße von Unbekannten erschossen. Das Gemeinschaftstheater, das Freedom Theater, vor allem für Kinder und Jugendliche, will durch künstlerische Arbeit neue Perspektiven aufzeigen, hat aber eben auch mächtige Feinde. Zumal erwähnter Zakaria Zubeidi selbst ein Militanter war. Er war ein hoher Funktionär der Al-Aqsa-Brigaden, schwor aber dann der Gewalt ab. Nun, so heißt es, ist er in den Hungerstreik getreten. Noch vor wenigen Tagen bei ihm war der Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, im Freedom Theater, erhielt dort und in Ramallah einen Workshop ab und zeigte die Schaubühneninszenierung von Hamlet. Herr Ostermeier, zunächst zum Theatermitbegründer Zubeidi. Was wissen Sie über seinen Zustand? Ja,